Transparenz für die Ohren. Freiwillig sagte. Wartet kurz. Ja, jetzt müsst ihr auf mich warten. So, meine Fenster hier gerade rechts und links sortiert. Dann begrüße ich euch um 20.04 Uhr. Achso, gibt's Aufnahmen hier? Ja, der Masch nimmt auf, die Vaku nimmt auf, wundervoll. Dann begrüße ich euch jetzt um 20.41 Uhr zur Landesvorstandssitzung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen am 17.08.2017. Ich stelle fest, dass wir beschlussfähig sind. Und kommen wir gerade nach oben in meinem Protokoll. Genau, anwesend sind der Harald, der Masch, der Dennis, meine Wenigkeit eben, der Ralf, der Bernd und die Vaku. Starrabis fehlt entschuldigt. Ich von Andro und Marie weiß ich jetzt nicht. Aber die sind auf jeden Fall auch abwesend. Beschlussfähigkeit ist festgestellt. Das Protokoll der letzten Woche vom 3.8.2017 gibt es Gegenstimmen gegen die Quatsch. Also gibt es Gegenstimme bei der Annahme des letzten Protokolls. Nur ein Hinweis zum nicht letzte Woche. Was? Du hast eben gesagt, das Protokoll der letzten Woche. Ich habe das, bei mir war es so abgehackt, ich habe das einfach akustisch nicht verstanden, was du gesagt hast. Konkretisier bitte nochmal den Zeitpunkt, von wann das Protokoll ist, nämlich von der vorletzten Woche. Vorletzte Woche, Entschuldigung, meine ich doch. Letzte Sitzung. So, ist da jetzt jemand gegen die Annahme? Okay, enthält sich jemand? Auch nicht, damit stelle ich fest, dass das Protokoll angenommen ist, und zwar einstimmig. Kommen wir zu den Berichten des Landesvorstandes. Ja, ich hatte jetzt gerade ein bisschen reingeskribbelt, kommt mir noch ein bisschen mehr. LGS war ich habe mich irgendwie um NÖ-Dinge gekümmert. Dann sind irgendwie Wahlprüfsteine bei mir aufgeschlagen und etwas Gamescom auch noch. Fragen wie immer zum Schluss. Der Andro ist nicht da, der Harald einmal in Kürze. Also ich habe das Protokoll jetzt gerade noch nicht gefunden hier in meinen vielen offenen Fenstern, aber ich habe ja alles schon reingeschrieben. Wie gesagt, ich war jetzt die letzten beiden Wochen etwas anderweitig verhindert durch Kümmern um meine alten Eltern und habe deswegen nicht so viel getan, wie ich wollte oder sonst, aber doch einiges, und das könnt ihr da lesen. Na voll, vielen Dank, und natürlich tut mir leid für deine Angehörigen, sage ich mal so. Masch, zu deinem Bericht. Ja, auch von mir, Harald, aber wir haben das ja schon bilateral, toi toi toi. Zu meinem Bericht, neben Tickets, Telefonaten, E-Mails, war ich ja auch in der Sprechstunde, habe Vorbereitungen getroffen zum Gamescom-Podium, habe die AGÖA, habe in der AGÖA mitgewirkt, Vicky Gegerten hat Kandidaten-Mails geschrieben, im Bundespressemumble ein wenig mitgewirkt, die Spiegelaktion von Mehr Demokratie e.V. etwas betreut, in der PolGF-Sitzung nur einmal, also jetzt am Dienstag, in der letzten Woche hat der Harald mich dankenswerterweise vertreten, teilgenommen. Die Themenmumble-Sitzung des vorvergangenen Wochenendes, unter anderem auch als Moderator für den Themenslot Familienpolitik wahrgenommen, einige nicht öffentliche Dinge und Sitzungen gemacht am Blogpost zur Familienpolitik, der wohl morgen im Bund rauskommt, mitgewirkt, und noch ein bisschen Orga-Restplakate betrieben. Das war's. Vielen Dank. Damit kommt als nächstes der Bernd. Ja, Dennis, vielen Dank. Also ich habe hier aufgeschrieben die Laufesprechstunde in der vergangenen Woche, für meine Verhältnisse viele Tickets gemacht, habe mich um mietvertragliche Dinge gekümmert, habe mich um Personaldinge gekümmert, habe mich um Sachen bezüglich der LGS gekümmert, auch hier vertragliche Geschichten, also alles so Sachen, die, sagen wir mal, mehr so im unauffälligen Bereich spielen. Ich glaube, ich war irgendwie auch mal zumindest teilweise bei einer PolGF-Sitzung, bin mir aber da nicht mehr sicher. Vielleicht war es auch eine Gensex-Sitzung. Irgendwas war es jedenfalls, aber ich bin nach wie vor voll motiviert dabei. Ein paar NÖ-Dinge und Ritra Trollala. Ach ja, und das Wichtigste, glaube ich, in dieser Woche, Spannungen innerhalb des LAFUs ausgeglichen und befriedet, und sodass wir frohgemut weitermachen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Bernd. Der Ralf. Ja, der Ralf hat das Übliche gemacht, seine Tickets, seine Mitgliederdaten, Ein- und Austritte. Wobei Eintritt hat diesmal der Schlumpf eigentlich sogar gemacht, nicht ich. Ja, viele Kleinigkeiten, das Übliche halt. Vielen Dank dafür. Dann wäre der Stahlrabe und dann die Marie, die sind beide nicht da. Die Vaku. Ja, auch so Kleinkram-Tickets und Umläufe, diesen Blogbeitrag für die Kandidatenpäckchen. Da gab es dann Mails und Rückfragen. Bei der LAPRO-Sprechstunde war ich und ja. Haben wir eigentlich Rückmeldung mittlerweile bekommen, dass wir hier angekommen sind? Also von den Kandidatenpäckchen. Ich kann eine Rückmeldung vermelden. Wunderbar. Dann hat das ja auch geklappt. Kann auch eine Rückmeldung vermelden. Ach ja, der bestenfalls ist ja Kandidat. So, kommen wir zu den Berichten und den Statistiken. Der Ralf hat hier auch schon vom 17.8. einige Dinge eingepflegt. Auch vom 17.8. sind einige Kontodaten eingepflegt, beziehungsweise soweit ich das sehe, alle Kontodaten. Es gibt tatsächlich eine Frage. Ralf, ich stelle sie dir mal gerade so, weil es in den Bereich Statistiken passt. Die Zahlen der KVs und VKVs, also die Mitgliederstatistiken dieser. Wann sind die letzten gemacht worden, beziehungsweise wann wollen wir die nächsten machen? Du hast in dem Bett meinen Kommentar dazu gelesen. Ich bin gerade dabei. Habe ich jetzt gar nicht. Naja, gut. Da steht doch Ralf Wurnig. Da hat sich nicht viel getan, aber ich kann gleich mal eine erstellen. Punkt. Okay. Also, dann kann ich den Pet-Chat-Benutzer beruhigen. Die kommen gleich. So, Termine. Als nächster Punkt, 26.8. Entschuldigung. Es gibt Wortmeldungen. Oh, okay. Achso, ich habe mich gleich zweimal gemeldet. Ist aber eine in Wirklichkeit. Also die Zahlen, die aktuellen Budgetzahlen für die VKFs kommen beim nächsten Mal. Da sind wir noch dran, da müssen ein paar Sachen noch eingearbeitet werden, sind beim nächsten Mal aber definitiv verfügbar. Und ich habe eine Frage an den Masch. Ja, du warst denn da, du kannst Fragen stellen. Vielen Dank. Und zwar, du sprachst gerade vom Podium auf der Gamescom. Heißt das, dass wir jetzt da doch auf dem Podium sind oder was ist da der Stand? Nein, das heißt es nicht. Das war auch nicht zu erwarten. Dennoch sind da Bemühungen ergangen, deren Stand noch offen ist. Vielen Dank. Schaust du mal in die Tickets? Der Martin hat da was eingescannt heute oder gestern. Zu dem Thema? Ja, die danke, Antwort. Ja, gucke ich gleich, danke. Okay, hat Barco auch noch eine Wortmeldung angemeldet? Ja, die hat sich erledigt. Ich wollte nämlich fragen, wann es wieder so eine VKV-Budgetauflistung gibt, weil bei den Anträgen das ja manchmal schwierig ist, da wir nicht wissen, wie viel Budget die VKVs jetzt noch haben. Danke, danke. Bernd. Entschuldigung, eine kleine Korrektur, wir wissen das schon. Die haben sich möglicherweise nur ein bisschen verschoben, aber wir haben Stände vom, ich glaube, Anfang oder Mitte Juli, von denen gehen wir im Augenblick aus. Da müsste ich aber gucken, aber das ist zumindest mal ein Anhaltspunkt. Aber wie gesagt, die kommen beim nächsten Mal, sind sie auf alle Fälle da und dann sind wir wieder auf Stand. Ja, aber die letzten, die wir veröffentlicht haben im Protokoll, waren im April, deshalb. Okay, damit haben wir das geklärt. Kann ich jetzt zu den Terminen kommen oder gibt es noch was? Gibt's nichts. Gut, dann kommen wir zu den Terminen. Zweimal der 26.08.2017, einmal Christopher Street Day in Münster und einmal Rote Linie Hambach, RWE. Werdet ihr, glaube ich, auch viele beim Google dazu finden. Am 9.09.2017, Christopher Street Day in Dortmund. Angemerkt sei dazu, alle CSD-Veranstaltungstermine auf einen Blick. Es ist in einem Pad hinterlegt, dort ist ein Link drin. Am 24.09.2017 ist die Bundestagswahl. Man mag es ja kaum glauben, aber auch die kommt. Am 2. und 3.12.2017 ist ein LPT in Herne geplant. Gibt es sonst noch weitere Termine? Ich sehe schon gerade, es wird wieder eifrig was eingetragen. Ansonsten hat die Sami, die jetzt bestimmt die Zeit überbrücken möchte. Nee, möchte ich nicht. Du hast zwar NRW-Termine genannt, aber das ist für uns genauso wichtig. Der 9.9. ist die, heißt zwar anders, aber die Freiheit statt Angst in Berlin. Okay. Ja, also 9.9. Freiheit statt Angst in Berlin. Wie der Masch gerade sagte, steht jetzt auch im Pad. Ja. Wir wollen jetzt, denke ich mal, nicht sämtliche Termine zur Spiegelaktion von Mehr Demokratie einfügen. Weiß ich nicht. Die Aktion läuft seit heute und wird bis zur Bundestagswahl weiterlaufen, in ganz NRW über verschiedene Orte, Städte verteilt. Sollen wir da einen Link reinsetzen? Ja, setz das mal rein. Gut, mache ich. So, ja, wie gesagt, habt ihr weitere Termine und so weiter, können die natürlich gerne nachgereicht werden, beziehungsweise auch eingetragen. Das läuft. Dann haben wir hier irgendwelche Wiedervorlagen. Das ist irgendwie Sperrklausel. Ja, Hat sich, glaube ich, der Status nicht geändert, Bernd. Hat er sich geändert? Das ist völlig richtig. Gut, dann machen wir gleich mal weiter und fangen hier weiter an. Anträge an den Landesvorstand. Sonstiger Antrag 255985 Konzept für die Kandidatenbefragung und Präsentation zur nächsten Landesvorstandswahl. Einreichungsdatum ist der 6.8.2017. Antragsteller ist der Piraten Schlumpf und Unterstützung gibt es von Hermi. Die Hermi habe ich hier auch schon gesehen. Den Piraten Schlumpf sehe ich auch schon. Jetzt nicht mehr. Und doch, beide sind jetzt im Sprechenraum. Wundervoll. Beauftragung durch die zur Durchführung des erstellten Konzepts. Ich glaube, beim erstellten Konzept hatten wir schon in der letzten Vorstandssprechstunde ein bisschen was erzählt, meine ich mich zu erinnern. Aber dennoch würde ich gerne die beiden mal zu Wort kommen lassen. Willkommen. Ja, soll ich oder möchtest du? Ja, mach du. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich alles wiederholen soll. Ich war letzte Woche auch nicht dabei in der Sprechstunde. Mal ganz knapp vielleicht nochmal. Ich habe ja vor einigen Wochen mal irgendwie so eine Auftrag, so ein Konzept zu machen, weil die Hermi und ich, oder da gab es so irgendeinen Rant und dann haben wir das halt mal vorgeschlagen, das zu machen und das alles ein bisschen anders zu machen. Das haben wir euch jetzt eingereicht, ihr habt zum Glück da auch schon drüber gesprochen. Jetzt muss man sich überlegen, ob man das so durchziehen will oder nicht. Und da auch Termine da drin sind, wir uns da irgendwie so überlegt haben, wann wir was machen und ein bisschen muss man ja auch zwischendurch noch arbeiten. Und nach unserem Terminplan wir schon in, ich glaube, übernächstes Wochenende anfangen müssten, also in knapp 9 bis 10 Tagen, wäre es jetzt der geeignete Zeitpunkt, darüber mal zu sprechen und irgendwas zu entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Habt ihr vielleicht auch schon besprochen. Fragen gerne, sonst weiß ich nicht, ob die Hermine noch was sagen möchte. Nein, will ich nicht. Ich habe nichts hinzuzufügen. Okay. Also ich würde das auch gerne in der Gänze nochmal vorstellen, aber also, vielleicht habt ihr das schon alles erledigt und es wäre überflüssige Zeit. Nein, bitte dann eine Wortmeldung. Ja, ich sehe die Wortmeldung. Ich würde dennoch nochmal den Schlumpf oder die Hermi dazu bitten oder darum bitten, damit irgendwie abzureißen. Was ist das hier überhaupt? Was wollen wir eigentlich? Und jetzt sprachst du auch schon von Termin. Also du hast schon ein paar Minuten, um das jetzt hier vorzustellen, weil das ist ja schon ein bisschen größer. Okay. Wenn die Wortmeldungen zur Sache sind, macht das vielleicht Sinn, die vorher zu hören. Ja, ich wollte eigentlich erstmal nur sagen, dass ich dieses Konzept auch letzte Woche für die LAVO-Sprechstunde ins Wiki gepackt habe, weil nicht alle die E-Mail bekommen hatten. Und der Link ist im Mumble-Chat. Falls sich das jemand noch anschauen möchte jetzt, kann das kurz überfliegen, während der Schlumpf das vielleicht in ein paar Sätzen vorstellt. Okay, hoffentlich wird es nicht zu lang. ja, also die letzten Vorstandswahlen waren ja eigentlich immer so ein bisschen langweilig. Ne? Wenig Kandidaten, hatte ich so das Gefühl, Befragung auch ein bisschen lahm und es war irgendwie, manchmal wusste man auch nicht, hat man sich da wirklich vorher Gedanken gemacht oder hat derjenige irgendwie gestern Abend beschlossen, der springt am Samstag mal auf die Bühne. Und ich finde, so ein Landesvorstand, da sollte man schon wissen, was man will. Vielleicht sollten die Mitglieder auch wissen, was sie wollen. Das wissen wir, glaube ich, auch nicht so genau. Welche Erwartungen habe ich an so einen Polge F? Oder an so einen, ja, beim Schatzmeister und Gensek ist das mit der Verwaltung vielleicht noch ganz klar. Aber was soll denn so ein 1V machen? Was soll der nicht machen? Wo soll der sich raushalten? Ja, und um das Ganze mal ein bisschen wiederzubeleben, haben die Hermi und ich uns gedacht, ja, was könnte man denn mal ändern und was ist uns auf die Nerven gegangen? Uns ist zum Beispiel manchmal auf die Nerven gegangen, dass halt so spontan Leute auf die Bühne springen, während man andere Mumble-Grillen vorher befragen konnte, hatte man dann ja keine Chance, irgendwie mehr über die zu erfahren. Und das Grillen auf dem LPT kostet dann auch mehr Zeit. Und deshalb haben wir uns gedacht, das kann man doch einfach mal alles ein bisschen vorziehen. Wir können auch schon mal Fragen sammeln. Es kommen ja auch auf so einem Landesparteitag dann schon mal Fragen an so einen Kandidaten. Da denkt man sich, ja, das hätte man auch im Vorfeld mal klären können. Und vielleicht kann man solche Sachen im Vorfeld klären. So, und darüber geht das ja alles. Unter anderem geht es auch darum, dass wir sagen, spontan Kandidaten vielleicht mal nicht. Zumindest da, wo es nicht nötig ist. Also wenn genug Kandidaten im Vorfeld da sind, warum müssen wir überhaupt spontan Kandidaturen zulassen? Wobei es natürlich auch so ein paar rechtliche Bedenken gibt, die sind hier im Detail mal überlegt worden. Oder auch vielleicht den Fall, dass einfach keiner kandidiert für irgendwas, da muss man doch eine Spontankandidatur zulassen. Und die Leute wollen sich irgendwie auch präsentieren und brauchen ein bisschen Vorbereitungszeit und man muss so eine Mumble-Befragung auch mal vernünftig organisieren, mit ein bisschen Vorfeld und vielleicht auch so Trollfragen raussortieren und all so ein Zeug. Jetzt muss ich blättern in dem Konzept. Ja, ich glaube, das ist es im Wesentlichen. Ne? Okay. Hermi, helf mir mal. Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen, dass wir uns tatsächlich Gedanken darüber gemacht haben, wie wir dieses Kandidatengrillen sowohl für die Kandidaten als auch für die Basis in irgendeiner Form wieder so ein bisschen attraktiv gestalten. Also es gab ja schon seit jeher an unserem Grillen nicht zu Unrecht die Kritik, dass es immer sehr hart war, dass es immer darauf ankam, von wem die Fragen kamen und wer da am Saalmikro stand und dass es immer sehr viele persönliche Fragen gab, die vielleicht einfach mit dem Vorstandsamt gar nichts zu tun haben. Und wir haben halt einfach überlegt, wie man der Basis-TM die Möglichkeit geben kann, ihre Fragen einzureichen, aber die dann entsprechend irgendwie durch einen, ich sage jetzt mal das böse Wort, Filter jagt, sodass man tatsächlich die absurden Fragen oder die Fragen, die tatsächlich irgendwie nichts mit dem Vorstandsamt zu tun haben, sondern zu welchem Friseur der Kandidat geht oder ob er Mandel kann oder so, dass man die vielleicht irgendwie nicht ganz so bevorzugt behandelt wie die tatsächlich wichtig sind. Also zum Beispiel sollte der 1V durchaus auch mal irgendwie erklären, was er denn, beziehungsweise der Kandidat zum 1V, wie er denn überhaupt zu seinem Amt steht und was er da irgendwie tun will und was so sein Plan ist, auch für die Partei. Deswegen fragen wir bei der Basis zum Beispiel auch ab, was die so für Vorstellungen und Anforderungen an ihre jeweiligen Vorstände beziehungsweise an die Vorstandsämter haben. Und daraus schnürt man halt einfach irgendwie so ein Paket, wo jeder irgendwie berücksichtigt wird und wo man mal ganz spezifisch auf die jeweiligen Kandidaten und die einzelnen Vorstandsämter irgendwie thematisch und auch mit den Fragen eingeht. Ja, jetzt ist mir noch was Gutes eingefallen. Stichwort, wenn man nur so einen Grillen auf dem LPT macht, dann gewinnen die mit den Fragen, die vorne in der Schlange stehen, die sich zuerst angestellt haben. Es kommen aber vielleicht gar nicht die Fragen dran, die vielen Leuten auf den Fingern brennen oder unter den Nägeln. Und wenn man Fragen aber vorher irgendwie der Basis sagt, reicht mal eure Fragen ein, dann kann man das ja sichten und sagen, oh, die Frage, die hat jetzt schon der 20. gestellt, die scheint wichtig zu sein für die Leute. Die nehmen wir mal mit auf und irgendeine andere Frage, man hat ja auch nur zeitlich viel Zeit, also begrenzt viel Zeit, ja, die muss dann leider unter den Tisch fallen oder kann auf so einer mündlichen Befragung auf dem LPT gestellt werden oder auch nicht, wenn die Versammlung der Meinung ist, den Kandidaten nicht weiter zu befragen. Aber das ist alles so ein bisschen abstufen. Ein bisschen Präsentationsmöglichkeiten den Kandidaten geben. Ein bisschen moderiert. Auch vielleicht auch fordernde Fragen stellen. Und natürlich sollte auch jeder eine Chance haben, seine persönliche Frage anzubringen. Aber wir sind ja auch immer in so einem Bereich, dass so ein Parteitag nicht eine Woche dauert und wir nur endlich viel Zeit haben. Ja. Okay, vielen Dank. Ja, ich kann gleich noch was dazu sagen, aber erstmal habe ich den Bernd gesehen mit seiner Wortmeldung. Ich habe auch die anderen, also die Sami und den besten Fall habe ich auch gesehen. Bernd. Ja, vielen Dank. Also ich habe jede Menge Fragen, also viel erzählt, das war sehr gut, vielen Dank. Ich würde mich jetzt aber auch nur auf ein oder zwei kurze Fragen beschränken wollen, dann die anderen vorlassen und dann habe ich noch jede Menge dazu. Also mir wird im Augenblick, wenn ihr das vielleicht nochmal auf den Punkt bringen könntet, im Augenblick nicht so ganz klar, welchen Vorteil dieses Konzept zu dem Verfahren tatsächlich bringt oder bringen soll, das wir jetzt haben. Ihr spracht vorwiegend davon, ja, die Befragung oder das Grillen wäre langweilig oder wäre attraktiv oder unattraktiv. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt der Punkt sein soll, dass wir irgendwie ein besonders entertainendes Kandidatengrillen veranstalten wollen. Okay, also da kann ich was dazu sagen. Selbstverständlich ist jetzt ein spaßiges Kandidatengrillen nicht der Garant dafür, dass ein Vorstandsamt wieder attraktiv wird. So, ich sehe aber einerseits, das habe ich jetzt bei den ganzen Aufstellungsversammlungen immer wieder gesehen, so wie ich das beobachtet habe und auch bei vorangegangenen LAFO beziehungsweise BUFO-Wahlen. Wir haben nur, auf viele Sachen haben wir nur einen Kandidatin, dann sind wir froh, dass es überhaupt irgendjemand macht und es entwickelt sich in letzter Zeit immer mehr zu einem oder ist ein Kandidat, dann lass uns den schnell abnicken. Ganz egal, was der jetzt für eine Einstellung zu der ganzen Sache und zur Piratenpartei hat, ganz egal, wie lange der jetzt schon Mitglied ist, Hauptsache wir haben irgendjemand in irgendeine verantwortungsvolle Position beziehungsweise in irgendeine Funktion gehoben, damit wir die Stelle in irgendeiner Form besetzt haben. Also was wir eigentlich möchten, ist tatsächlich irgendwie den Stil wieder verbessern und auch diesen Wert, den so ein Kandidatengrillen ja durchaus hat, nämlich da, dass sich jeder irgendwie seine eigene Meinung und seine eigene Frage irgendwie bilden bzw. stellen kann. Diese ganzen Vorstandswahlen, die wir zu Recht mit Stolz in diesem Umfang von Basisdemokratie TM abhalten, dass das nicht verkommt zu einem Abnicken und zu einer Farce. Also ich meine, wenn wir das wollen, dann müssen wir uns auch Mühe geben, diese Institutionen Kandidaten wählen durch die komplette Basis und nicht nur durch ein paar Delegierte, die das abnicken, dass man das eben halt auch Respekt zollt und dass man sich da Mühe gibt, sowohl als aus Respekt dem Kandidaten gegenüber, weil da steht halt einer, der möchte Vorstand werden und hat irgendwie vielleicht viele Ideen, vielleicht auch nicht. Aber man muss ja diese Institution in irgendeiner Form würdigen. Und wir sagen jetzt auch nicht, dass hier unser super toller Ansatz das Allheilmittel ist, um alles Knorke zu machen. Aber man muss halt aus unserer Sicht einfach mal irgendwo anfangen. Und wir bieten halt an, das mal wieder zu beleben. Wenn ich dazu noch einen sagen darf, das Ganze würde ja auch ziemlich weit vor dem LPT anfangen. Nicht erst jetzt kommt die Einladung und dann haben wir noch 4 Wochen. Das fängt ja alles schon fast 14 Wochen vorher an. Was vielleicht ein bisschen dazu führt, dass die Leute sich ein bisschen mehr früher Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber bei Anträgen ist es auch immer so, oh Gott, verdammt, morgen Nacht ist ja Antragsschluss, jetzt muss ich noch schnell meinen Antrag zu Ende schreiben. Und hier werden die Leute mal ein bisschen früher so angetriggert mit, ey, da sind übrigens Vorstandswahlen und da ist die Frist und macht euch mal vorher Gedanken und nicht erst irgendwie so kurz vorher. Weil es Ich will jetzt niemandem keine Ernsthaftigkeit unterstellen, so, ne? Aber ja, wie der Herr mich schon sagte, dann sind da irgendwie so wenige. Vielleicht kommt bei sowas auch mal einer auf die Idee, sich da vorher Gedanken zu machen, ja, ich möchte kandidieren oder nicht. Oder ich weiß nicht, irgendwie. Ja, mir ist noch nichts Besseres eingefallen, aber irgendwie wollten wir den ganzen Kram ein bisschen mehr beleben. Vielleicht ein bisschen. Ja, es klingt so als ernsthafter, aber es ist nicht, dass es nicht ernsthaft wäre, aber irgendwie vielleicht mehr Wertschätzung auch da reinlegen. Ich will noch kurz noch was ergänzen. Und zwar, also wir hatten ja beim letzten LPT dieses Misstrauensgedöns gegen den LAFO. Und was wir uns halt überlegt haben, ist, dass wir tatsächlich in dieser Partei noch niemals durch irgendwie eine breite Befragung der Mitglieder tatsächlich irgendwie festgelegt haben oder definiert haben, was wir von unseren Vorständen konkret erwarten. Also wir kämpfen ja immer noch mit dem Mythos der verwaltenden Vorstände. Dann gibt es Vorstände, die sehen sich tatsächlich nur verwaltend und wollen eigentlich in Politik überhaupt nichts am Hut haben, manche umgekehrt. Und das ist ja alles immer noch sehr diffus, was auch dazu führt, dass viele Vorstände vielleicht entweder A, gar nicht wissen, was die Basis von ihnen erwartet, dass auch die Basis gar nicht weiß, was so ein Vorstand denn jetzt eigentlich tun soll. Und so hat jeder irgendwie so seine eigene Vorstellung davon. Und sobald irgendein Vorstand davon abweicht, hat man Grund zu meckern und findet irgendwie alles doof. Also wir wollen einfach mal alle auch irgendwie so auf denselben Stand bringen. Und wenn dann zum Beispiel 80% sagen, ja, wir wollen aber nicht, dass der 1V irgendwie hier die IT-Sachen repariert, sondern dass der gefälligst bei der Presse Klinken putzen geht, dann weiß zumindest der Kandidat für den 1V, was von ihm erwartet wird, inwiefern er dann damit übereinstimmt oder inwiefern er diesen Erwartungen gerecht werden kann oder will, das sei ihm dann selbst überlassen. Aber zumindest haben dann dadurch, dass halt vielleicht ein paar Aufgaben klar sind oder geklärt sind, haben die Vorstände vielleicht auch eine andere Basis zur Legitimation ihrer Entscheidung und ihrer Handlung, weil dann kann man immer sagen, hey, die Basis hat von uns erwartet, das und das zu tun, das haben wir halt gemacht oder vielleicht auch nicht. Also jetzt hatte ich meine nächste Wortmeldung angemeldet, selber. Genau, also schlimm, wenn du musst hier nicht um Worte ringen, das ist, das kann ja alles ganz, ganz locker sein. Ich finde es gut, dieses Konzept im Großen und Ganzen. Ich hatte anfangs ein bisschen Bedenken mit den Fristen, beziehungsweise mit dem Zeitplan, so nenne ich es jetzt mal. weil ich dachte, oh, 14 Wochen, das ist eine lange Zeit. Dazwischen haben Leute wieder was vergessen. Aber es ist natürlich so, dass es, wie sagt man so schön, auch Zwischentermine gibt. Ne? 14, 11, 7, 4 und 3 Wochen vor einem Landesparteitag geht's ja quasi los. Ich hatte das letzte Mal selber gesehen bei dem Mumble-Grillen für die Landesliste zur Landtagswahl, die wir ja im letzten September organisiert hatten, wo es ja auch schon im August losging mit den ganzen Terminen und so. Und da hatte ich gemerkt, okay, die ersten Mumble-Termine, da treffen sich so 2, 3 Kandidierende ein. Und bei den letzten Mumble-Terminen, da hatte man quasi schon keinen Platz mehr. Da wollten auf einmal 7, 8 Leute gleichzeitig. Also selbst innerhalb 1, 2 Wochen ändert sich da die Stimmung groß. Von daher finde ich jetzt auch diesen Zeitplan, der ist gut. Dann finde ich es gut, dass ihr gesagt habt, ja, auf die Basis muss ich mal eigentlich bewusst werden, was kann man so für Fragen stellen. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich war manchmal enttäuscht, was da für Fragen gestellt wurden. Also in sehr vielen Hinsichten war ich manchmal enttäuscht, was für Fragen auch also an mich persönlich gestellt wurden, als ich kandidiert habe. Und nicht nur einmal. Weil wir sind ja eine politische Partei und da können auch schon politische Fragen gestellt werden. Und ich muss aber sagen, ich kam einmal kurz ins Händeschwitzen, als er bestenfalls mir mal eine Kandidatenfrage gestellt hat. Weil das fand ich dann doch okay. Ein bisschen was mit Fleisch auch dran. Was war noch? Finde ich gut. Das ist jetzt, ich glaube, actionreich muss jetzt nicht das Argument sein, beziehungsweise irgendwie ereignisreich muss jetzt gar nicht das das Adjektiv sein, das wir dafür verwenden oder wir müssen daraus nicht das große Happening machen. Aber ich finde es auch hier wieder gut, dass es genügend Zeit gibt, beziehungsweise dass Zeit geboten wird, beziehungsweise dass ihr es den Leuten ins Gedächtnis, beziehungsweise in die Gedanken rufen wollt, sowohl den Kandidierenden als auch die Leute, die befragen wollen oder potenziell befragen wollen, dass es ja hier um etwas geht. Das wertet, denke ich mal, auch einerseits die Ämter auf, es wertet aber vor allen Dingen auch die Aufgaben auf, die ausgeübt werden sollen. Und von daher sehe ich, was ich jetzt gesehen habe und auch in den letzten Wochen gehört habe, überwiegend positiv. Und so, damit ist erstmal mein kurzer Redebeitrag zu Ende. Und ich glaube, der bestenfalls, der schlägt schon Wurzeln im Mumble, beziehungsweise hier im Zuhörerraum, im Sprechenraum meine ich, bestenfalls. Du bist der Nächste. Vielen Dank. Also zunächst bedanke ich mich für die Arbeit, die Mühe und die Gedanken, die ihr euch gemacht habt. Ich habe da aber mehrfach Probleme mit. Also zunächst klingt das so, als wäre das alles eine lockere Idee. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann setzt ihr knallharte Fristen und dann ist eine Spontankandidatur überhaupt nicht mehr möglich. Dann bezüglich auch die Fristensetzung. Leute, das erinnert mich wirklich an andere Parteien, aber nicht an die Piratenpartei. Des Weiteren kommt hinzu, dass ihr Fragen filtern wollt. Wer bestimmt die Kriterien der Filterung? Finde ich auch, also entspricht nicht meinen piratigen Vorstellungen. Was fällt mir noch ein? Es ist einfach so viel, also dass ich wirklich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, aber Moment, lass mich bitte ausreden. Also ich denke einfach auch, also ich verstehe die Intention, ne? Auch eine Motivation, Kandidaten zu motivieren, aber ihr setzt da letztendlich Druck an, also ihr setzt da auch Anforderungen an. Da weiß ich nicht, ob da auch einem fähigen Kandidaten das gerecht wird. Und ich möchte auch nochmal den Personalmangel, den wir wirklich haben, ansprechen und eine spontane Kandidatur zu verhindern und auch spontane Fragen zu verhindern, ob es nur Grillen ist. Also das entspricht nicht meinen Vorstellungen, sorry. Okay, da würde ich direkt gerne drauf eingehen. Du hast gesagt, das ist in vielen Dingen nicht dein piratiges Verständnis oder dein Verständnis von Piratik. Also da haben wir schon das allererste Problem innerhalb dieser Partei, dass jeder für sich definiert, was Piratik ist und was nicht. Und viele sprechen anderen Leuten, Pirat zu sein, ja teilweise auch ab, eben dadurch, dass es da keinen breiten Konsens gibt. Ich weiß, du tust das nicht, aber ich sage es jetzt bewusst mal hier. Wenn du jetzt sagst, wir verhindern damit Spontankandidaturen. Nee, dann hast du gerade nicht aufgepasst, weil A, entschließt dann der LPT tatsächlich im Rahmen der Wahlordnung endgültig darüber, ob Spontankandidaturen zugelassen werden oder nicht, weil das wird nicht der LAFO beschließen. Zweitens wird es durchaus, beziehungsweise ist es durchaus vorgesehen, Spontankandidaturen zuzulassen, sofern kein anderer Kandidat für dieses Amt da ist. Was man aber auch sehen muss, und das haben wir in der Geschichte dieser Partei wirklich zuhauf immer wieder gesehen, dass wir öfter Probleme damit hatten, dass Leute unvorbereitet in irgendwelche Ämter und Funktionen oder auch Kandidaturen im Rahmen einer Landtagswahl oder einer Kommunalwahl oder wie auch immer gerutscht sind, die sich tatsächlich gedanklich im Vorfeld nicht wahnsinnig damit beschäftigt haben und dann irgendwann gemerkt haben, hey, es wäre doch lustig, wenn ich jetzt auf die Bühne springe und yeah, Schaka, und ich kandidiere jetzt mal. Dann, was du sagtest mit Filtern der Fragen. Ja, es ist durchaus legitim zu unterscheiden zwischen Fragen, die tatsächlich sinnvoll sind, die mehrere Leute interessieren, weil mehrere Leute diese Frage stellen. Diese kann man durchaus irgendwie mal nach vorne stellen und Vorrang geben, eben dadurch, dass sehr viele Leute diese Frage haben. Es gibt auch jede Menge Fragen, und das haben wir bei Kandidatengrillen auch immer wieder gesehen, die irgendwie in irgendeiner Form eine Abrechnung mit der jeweiligen Person die darauf abzielen, und da kann man einfach mal überlegen, ob man die tatsächlich so stellen möchte oder ob man die vielleicht einfach nur sinngemäß stellt und versucht, die Schärfe daraus zu nehmen. Ich finde das durchaus sehr sinnvoll, und ich finde das vor allem auch sehr viel effizienter, als zu sagen, jeder kann ans Saalmikro gehen, wie er lustig ist, und dann werden Fragen irgendwie 20 Mal gestellt, oder die tatsächlich sinnvollen Fragen sind in der ersten Runde gar nicht dabei und die Basis hat dann auch keinen Bock mehr auf die Befragung, weil die Fragen alle total ätzend sind und die Redeliste ist geschlossen so, und dann hat man tatsächlich nicht mal wirklich ernsthafte Fragen an die Kandidaten gestellt. Und zum letzten Punkt, wenn du sagst, die Fristen sind knallhart. Liebelein, ein Vorstand in der Piratenpartei auf Landesebene und auch auf Bundesebene, von denen muss ich erwarten können, dass sie sich an einfache Fristen halten, weil sonst schaffen die das nämlich auch nicht, einen Termin mit der Presse wahrzunehmen oder mal im Wahlkampf anderthalb Jahre vorher zu planen und nicht irgendwie ein halbes Jahr vorher aufzufallen, dass wir jetzt dringend Plakat brauchen. Und das kann ja durchaus auch mal irgendwie eine Anforderung an den Vorstand sein. Ich möchte dazu zwei Bemerkungen machen, oder drei bitte. Warte. Machen wir alles gleich, du darfst auch drin bleiben, du bist auch gleich drangenommen. Ich möchte auch antworten direkt. Ja, das kannst du auch. Gleich, bitte. Ich verstehe ja, das. Ja. Zuerst habe ich jetzt, Bernd, du kommst nach der Sami dran, die jetzt vor dir schon quasi die Wortmeldung hatte. Und danach mache ich den Bestenfalls und danach mache ich den Ralf. Und ich hatte auch noch eine WM. Oh, das habe ich jetzt gar nicht, diese Entschuldigung. Dann machen wir jetzt erst den Bernd. Nein, Sami und Vaku waren vor mir, bitte. Ach, Entschuldigung. Denn Sami wollte ich ja sowieso zuerst. Jetzt komme ich ja schon durcheinander. Ja, danke. Ich habe, als der Piratenschlumpf und die Hermi damit rauskam, ist ja schon ein bisschen länger her, mir mal ein Konzept aufgeschrieben. Das heißt, wir haben bisher immer von Vorständen erwartet, dass sie für uns die Welt retten, dass sie in der Partei alles, was bisher scheiße war, wieder gut machen. Wir haben ihnen, ohne ihnen überhaupt zu trauen und zu vertrauen, erstmal Superkräfte zugeschoben. Wir haben mittlerweile so viele Vorstände verheizt und so viele Menschen verärgert, dass es sehr schwierig ist, überhaupt jemanden zu motivieren, diesen Job zu machen. Es ist nämlich, wenn man zuverlässig arbeitet, ein scheiß aufwendiger Job. Und die nötigen Kriterien für einen Vorstandsvorsitzenden sind für mich in erster Linie absolute Zuverlässigkeit. Das hatte ich notiert. Und dann ist mir noch aufgefallen, Fragen, die häufig aus dem Publikum, von der Basis gestellt werden. Wie oft warst du denn bei Stammtischen? Und die Frage wird dann zigmal gestellt. Ich finde es gut, was ihr da vorhabt, denn sowas kann man damit vermeiden. Aber wir sollten uns als Basis, wie auch immer jetzt, wer sich als Basis versteht, ich habe immer das Gefühl, das sind wir eigentlich alle, sollte sich sehr genau überlegen, und jetzt unabhängig von politisch oder nicht politisch, das haben wir alles geklärt, was ein Vorstand wirklich können muss und was er wirklich leisten muss. Und wenn wir das geklärt haben, dann bin ich gerne bereit, dass da ein Gremium sitzt, was die Fragen nach Häufigkeit und Priorität auch von mir aus sortiert. Ich fühle mich da nicht bevormundet. Aber das, was bisher gelaufen ist, halte ich für nicht gut und nie witzig. Und denke, dass was ihr da vorgeschlagen habt, lässt sich machen. Und wenn wir dann irgendwann mal dazu kommen, Menschen wertzuschätzen, die wir selbst gewählt haben und die wir dann hoffentlich auch wählen, weil wir sie etwas besser kennen oder kennengelernt haben, dann kann man auch davon ausgehen, dass so ein Job dann wieder Spaß macht. So, jetzt die WAKO. Ja, also wir haben ja letzte Woche Donnerstag in der Sprechstunde auch zwar in einem relativ kleinen Kreis schon drüber gesprochen. Ich hatte das auch auf der Mailingliste, glaube ich, geschrieben. Der Tenor war eigentlich so einfach mal machen, weil ich glaube nicht, dass man damit irgendwas verschlechtern kann. Im schlimmsten Fall scheitert das Konzept, weil sich keiner an Fristen hält und so weiter und so fort. Aber ich denke auch, dass man es einfach mal ausprobieren sollte und dass man durchaus, das wurde schon gesagt, aber ich finde das sehr wichtig, dass sich sowohl die Basis als auch die Kandidierenden darüber Gedanken machen, was erwarten wir von den Vorständen oder was erwartet mich im Vorstand. Und das einfach mal frühzeitig den Leuten auf den Schirm zu bringen, finde ich einfach eine sehr gute Idee. Vielen Dank. Jetzt kommt der Bernd. Vielen Dank. Also ich bin ja durchaus auch immer für Neuerungen und für Sachen auszuprobieren und so weiter. Es soll auch schon Bundesvorstände gegeben haben, die auch verhältnismäßig spontan von Samstag auf Sonntag auf die Bühne gesprungen sind. Das soll es alles gegeben haben, so hörte ich. Also das mit den Fragen oder mit der Sortierung und mit dem Filtern finde ich jetzt nicht so tragisch. Man kann durchaus sowas transparent machen, indem man quasi halt auch klar sagt, okay, diese Fragen sind abgelehnt worden, möglicherweise aus diesen Gründen, wie auch immer. Daran würde ich jetzt nicht scheitern lassen wollen. Als ich das Konzept gelesen habe, habe ich mir grundsätzlich mal als erstes gedacht, das hätte eigentlich vor 3 Jahren mal kommen müssen. Also tatsächlich, wo ist, sagen wir mal, wo möglicherweise vor 3 oder 4 Jahren, wo möglicherweise Strukturen oder ordnende Hände quasi viel, viel notwendiger möglicherweise gewesen wären als heute, weil die Sami sagt zu Recht, es gibt nicht mehr so viel Nachfrage nach Vorstandsämtern. Und das wohl auf allen Ebenen. Mittlerweile gibt es ja ganze Abonnements für verschiedene Vorstandsämter. Das geht auf Kreisen los und das geht ja schon zum Teil auch bis in den Bufo rauf. Aber konkret würde mich zum Beispiel mal interessieren, das Ganze ist ein relativ aufwendiges Verfahren. Das ist auch relativ formalistisch. Also es gibt Fristen, Schlumpf sprach mehrmals sogar von knallharten Fristen. Und jetzt habe ich das Problem, jetzt kommt einer an, nehmen wir mal an, der bewirbt sich auf den beliebten Posten des Schatzmeisters, ja, der sagt, okay, Frist ist was, 14 Tage oder 14 Wochen oder sowas, da muss ich ja früh anfangen, okay, ich mache das und ich stelle mich jetzt hier mal zum Grillen und zum was auch immer was, wochenlang vorher dahin. So, und jetzt passiert Folgendes, der durchläuft also diese ganze Mühle meinetwegen, ja, und auf diesem LPT nachher, ja, entschließt sich der Egon K. entschließt sich, ja Mensch, eigentlich hätte ich da auch Bock zu, ich habe da leider zu spät von erfahren, wusste ich nicht, nichts mitgekriegt, war lange im Ausland oder war lange inaktiv, wollte jetzt erst wieder ankommen und so eine ganze Corona ruft Egon, komm, mach, so und dann springt Egon dann doch spontan auf die Bühne. Was nun? Ja, darf ich? Dann, ich gehe davon aus, wir haben so eine Wahlordnung gemacht und die beschlossen, ne? Dann steht da drin, nee, der darf jetzt nicht kandidieren. Weil es hinreichend viele Kandidaten gibt, die im Vorfeld das schon erklärt haben, nämlich einen auf diesen einen Posten. Und dann geht das nicht. Es sei denn, der Landesparteitag beschließt das jetzt per GO-Antrag, dass für diese Wahl eine Spontankandidatur zulässig ist. Bernd ist seine Frage damit beantwortet. Ja, vielen Dank. Okay, bestenfalls. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Bernd, übrigens auch für deinen Beitrag. Ich kann es vielleicht nicht ganz so neutral rüberbringen. Aber das bedeutet ja nichts anderes, dass eine Spontankandidatur untersagt ist, solange es Alternativkandidaten gibt. Das ist für mich auch, wie gesagt, Finde ich unschön. Und ich komme nochmal drauf zurück, auf die Fragen. Natürlich gibt es total unangenehme und auch wirklich Fragen, die man nicht stellen sollte oder stellen möchte. Ich frage aber nochmal, wer setzt die Maßstäbe und welche Maßstäbe gibt es? Und zuletzt nochmal, also es klingt so, als wenn diese Terminierung eine Prüfung für die Befähigung zum Vorstand ist. Das sehe ich anders und ich bin eher so so ein Typ für Freiwilligkeit und da wird gerade so ein bürokratischer sowas aufgebaut. Da habe ich echt Schwierigkeiten mit. Wie gesagt, ich find's toll, neue Kandidaten zu motivieren. Ich finde auch schöne Fragen, gute Fragen schön. Das ist also ne, das ist überhaupt keine Frage. Aber bitte schränkt doch nicht die Möglichkeiten ein, die uns auch nach vorne bringen könnten. Und jetzt höre ich auf. Dankeschön. Ja, würde ich gerne beantworten, wenn ich darf. Nee, ich mache jetzt erstmal den Ralf. Okay. Ja, dankeschön. Wahrscheinlich braucht der Schlumpf vielleicht nicht beantworten. Also zum Ersten, die Fragen, die gefiltert werden, möchte ich ja mal klar dazu sagen, sollen ja eher so Trollfragen sein. Und es ist ja jedem überlassen, auf dem LPT vorne ans Saalmikro zu gehen, denn die Vorstellung des Kandidaten auf dem LPT, so wie ich das zumindest verstanden habe, findet weiterhin statt. Auch dort können Fragen gestellt werden. Und wenn einer meint, dass seine Trollfrage besonders wichtig ist, könnte er sie sogar darstellen. Die zweite Alternative, wie Bernd gesagt hatte, unten drunter stehen dann all die Fragen, die gestrichen worden sind, um das transparent zu halten. Das wäre die eine klare Sache. Und die andere ist ja auch das, was der Schlumpf gerade schon einmal angemerkt hatte. Spontankandidaturen kann der LPT zulassen. Und zwar, wenn da wirklich drei Leute stehen, die plötzlich sagen, ja, wir haben das alles nicht mitgekriegt, wir konnten nicht, wir sind gerade erst eingetreten, aber wir sind besonders fähig, hat der LPT die Möglichkeit, den GO1 zu stellen. Und auch wenn mehr als ein Kandidat zur Wahl steht, kann der Landesparteitag immer noch beschließen, die Spontankandidatur von diesen Leuten zuzulassen. Jetzt will ich mal schauen. Ich glaube, keine Wortmeldung, außer die von Bernd, aber die kam nach dem Schlumpf. Masch hat auch noch. Ach, Masch, Entschuldigung, Schlumpf, dann erst den Masch. Ja, vielen Dank. Ralf, du hast gerade gesagt, dass die Fragen, die den Wegwegsfilter nicht geschafft haben, ja immer noch gestellt werden könnten. Das sehe ich in der aktuellen Ausformulierung des Konzeptes nicht als gegeben an. Wenn das gewünscht ist, ist natürlich die ganze Fragenvorsortiererei in Teilen nur wirksam. Also das müsste nochmal klargestellt werden, ob denn die Fragen dann tatsächlich noch gestellt werden können, auch wenn sie nicht durch ein wie auch immer geartetes Filter gerannt sind. Ansonsten denke ich, wenn der gesamte Prozess transparent gehalten wird und tatsächlich irgendwo die eingegangenen Fragen auch sichtbar werden und auch die Begründung, warum jetzt welche Frage doch zu den ersten 20, 30, 50, 100, ich weiß ja nicht, wie viel dann da zum Tragen kommen sollen, gehört und gestellt wird, dann ist das kein Problem, sondern dann sehe ich das ganze Verfahren als einen Schritt hin zu einer Professionalisierung. Richtet sich jetzt hauptsächlich an dich bestenfalls. Ja, der total geeignete Kandidat, der tatsächlich aus Venezuela gerade gestern zurückgekommen ist, der mag uns deutlich weiterhelfen, wenn er denn dann doch spontan kandidiert. Der würde jetzt aber mal mit Wahrscheinlichkeiten rechnen und sehe tatsächlich die Troll-Spontan-Kandidatur für häufiger als die möglicherweise in dem Sinne, wie du es beschrieben hast, spontane Kandidatur des Helden schlechthin an. Also ich glaube, das wäre ein Schritt hin zur Professionalisierung. Dazu auf Seite 5 unseres PDFs steht ja explizit, dass die Kandidatenvorstellung beim Parteitag ganz regulär gemäß der Wahlordnung erfolgt. Das heißt, ich verstehe jetzt nicht, wo du da herausliest, dass beim LPT eine Kandidatenbefragung nicht mehr möglich ist. Nichtsdestotrotz, ich gehe mal davon aus, dass eine Basis bzw. die Mitglieder tatsächlich Fragen an einen Vorstand haben. Und wir haben immer wieder gesehen, dass wir auf Parteitagen weder genug Zeit noch genug Geduld haben, all diese Fragen zu stellen und das in einer priorisierten Reihenfolge der Dringlichkeit, die sich tatsächlich an die Anzahl der Personen misst, die diese Frage stellen möchten. Und wieso kann man die nicht einfach mal in Mumble vorwegnehmen, sodass auch alle Mitglieder mal irgendwie so 2 Wochen vor dem LPT Zeit haben, sich das anzuhören. Das wird dir dann auch irgendwie veröffentlicht im Rahmen von einem Mumble-Mitschnitt und so weiter, sodass halt alle mal in Ruhe Zeit haben und die Möglichkeit haben, sich halt tatsächlich mal auf so eine Kandidatenwahl vorzubereiten. Schlumpf, du wolltest auch noch was sagen. Ja, danke. Ja, das hatten wir wirklich überhaupt gar nicht überlegt, Befragung auf dem LPT wegzulassen. Es besteht halt nur die, also das wird nach wie vor so sein. Da wollte ich auch gar nichts dran ändern. Es besteht natürlich die Hoffnung, dass wenn man das alles ein bisschen vorher im Mumble macht, dass vielleicht schon auch ein paar Fragen gestellt worden sind und die Leute auch zufrieden sind mit den Antworten und wir ein bisschen schneller durchkommen. So, jetzt habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, ob es überhaupt mehr Kandidaten geben wird hinterher als beim letzten Vorstandswahl, das kann man natürlich nicht wissen, kann ich auch nicht vorhersagen. Müssten wir dafür mal ausprobieren. Sonst bestenfalls, du hast natürlich recht, ne? Wir rütteln damit so ein bisschen an diesen etablierten Sachen, die sich eingebürgert haben. Ne? Mit den spontanen Kandidaturen und Filter von Fragen ist ja echt ganz böse. Das war schon klar, dass da jemand auch mal was gegen sagt. Da bin ich auch ganz froh, weil das kann man, glaube ich, kontrovers diskutieren. Ich finde aber so ein paar Sachen sind auch durchaus Minimalanforderungen. Ne? Dass jemand eine Mail schreiben kann, dass jemand eine Mail lesen kann, dass sich jemand innerhalb von 3 Wochen überlegt, ob er das machen will oder nicht. Und so ein paar andere Sachen, dass er selber irgendwie von sich selber einen Vorstellungstext schreibt, irgendwas über sich selber, kurz, lang, von mir aus auf seinem eigenen Blog oder als Video, das kann ja jeder machen, wie er will, da können dann auch die Mitglieder sehen, erzählt er mir zu lang oder ist das zu kurz, kommt er auf den Punkt, bin ich damit einverstanden, wie der das macht, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, den wir mal komplett neu und frei halten wollten, dass das jeder so machen kann, wie er will, und man dann auch mal einen Eindruck davon kriegt, wie die Person so tickt. Trotzdem, ja, die Filterung so transparent machen, was viele gesagt haben, aufschreiben, ist eine gute Idee. Ich wollte das sowieso nur nach Anzahl der Fragen machen, plus ein Filter, Fragen, die ich als VL auch nicht zulassen würde, die fliegen dann auch raus. Ja, also wenn es halt irgendwie so, hatten wir mal, ganz böse wird. Was habe ich noch? Ja, ob das Ganze richtig gut klappt, die Vaku hat mal eben sowas gesagt, oder ob das praktisch scheitert, weil man das sicherlich auch torpedieren kann, wenn einfach keiner kandidiert vorher, dann haben wir alles spontan Kandidaturen. Ja, aber dann hat es einfach nicht geklappt, also da hängt mein Herz nicht dran, finde ich dann zwar vielleicht ein bisschen schade, aber bin ich nicht sauer. Und wenn ihr hinterher merkt, ja, das war doof, wenn wir das nochmal machen, müssen wir die Sachen ändern, dann ändern wir die halt. Das war jetzt erstmal so, was wir geglaubt haben, was funktioniert, wo wir auch selber untereinander uns ein bisschen gestritten haben, bis wir das soweit hatten und wo wir einen Kompromiss für uns gefunden haben, wo wir sagen, spontan teilweise erlauben, aber irgendwie wollen wir auch trotzdem, dass die Leute sich das vorher überlegen und man muss irgendeine Frist haben. Wenn wir keine Fristen drin hätten und uns nicht dran halten würden, dann wird sich ja auch keiner vorher Gedanken machen. Dann sieht da keiner die Notwendigkeit für. Und dann ist das alles wieder komplett entwertet. Dann können wir es auch ganz lassen. Also wenn wir es schon machen wollen, dann auch richtig. Und dann müssen auch die gleichen Fristen für alle gelten. Und da bin ich dann allerdings auch knallhart. Wenn einer dann irgendwie 3 Tage nach der Frist sich noch meldet, dann tut es mir halt leid. Dann müssen wir das per GO-Antrag auf dem LPT zur Abstimmung stellen. Aber es hat dann jeder frühzeitig genug seine Mails gekriegt. Und es hätte lesen können und ihr könnt es auch noch im Vorstandsblog packen und auf die NRW-ML. Ich glaube, genug Möglichkeiten waren, dass auch hinterher keiner eine Chance hat, die Sache anzufechten. Und jetzt habe ich fertig. Ich glaube, der Masch ist als nächstes. Dann würde ich mich mal dran nehmen, oder? Ja. Nee, dann hast du mich übersehen. Masch war ja schon. Ja, ich wollte aber direkt zu Hermi was sagen, war aber mit meiner Meldung etwas zu spät. Da war der Schlumpf schon dran. Deshalb erlaube ich mir jetzt etwas zu Hermi zu sagen. Du hattest ausgeführt, dass das im Konzept für die LPTs durchaus nicht ausgeschlossen ist, dass Fragen gestellt werden, die nicht durch einen Filter gegangen sind. Ich kann mich nicht daran erinnern, in meiner Wortmeldung LPT gesagt zu haben, aber sei es drum. Ich meinte natürlich auch die vorgeschalteten Mumbles und so weiter. Da sehe ich im Konzept ausschließlich die gefilterten Fragen gestellt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere weniger Interesse hat, dieser Mumble-Befragung beizuwohnen, wenn er denn seine Frage, die nicht auf dem Zettel steht, nicht stellen darf. So war das gemeint. Da steht sogar auf derselben Seite, im Anschluss kann der Kandidat von den anwesenden Zuhörern befragt werden, sofern und solange er es wünscht. Im Mumble. Ja, bezogen auf die Mumble-Befragung. Danke. Seite 5, oben, erster Absatz. Okay, Bernd? Ja, danke. Also ja, auch mehr oder weniger direkt dazu. Also ich stelle fest für mich, dass eine gute Idee, eine gute Initiative, ein gutes Konzept immer mehr verwässert, je länger man drüber redet. Also was mich tatsächlich stört, man kann sicherlich das, was bestenfalls da sagt, da kann man sicherlich geteilter Meinung drüber sein, da kann man auch drüber diskutieren, da gebe ich dem Schlumpf völlig recht. Aber wenn ich jetzt ein umfangreiches Mitfristen und einem Pipapo, einen umfangreichen Vorlauf mache, ja, wo sich Leute überlegen müssen, und das sollten sie auch. Also wenn ich für einen Vorstands kandidiere, dann sollte ich das eben nicht spontan machen, sondern sollte mir schon vorher überlegen, was auf mich zukommt, ob ich das will, ob ich das leisten kann, etc. Ich habe allerdings auch schon Kandidaten gesehen, die ganz bewusst spontan kandidiert haben, nämlich um sich dem ganzen Aufgalopp vorher vorsätzlich auch zu entziehen. Und das hat leidlich geklappt durchaus bei der einen oder anderen Kandidatur. Lange Rede, kurzer Sinn, was mich stört, ist, dass wir dann alles doppelt machen. Also wir machen eine umfangreiche Befragung mit Filterung, aber eine Befragung auf dem LPT soll es dann doch schon sein. Sorry, also wenn ich nachher von den Traualtar trete, dann wird nicht mehr diskutiert und überlegt, sondern gibt es nur noch Ja oder Nein. Und alles, was ich, alles, was an Bedenken und an Pros und Cons war, die sind vorher gelaufen. So, sonst würde ich ja nicht vorm Traualtar stehen. So. Also das, dann muss man den Weg auch wirklich konsequent gehen. Also dann würde ich auch sagen, okay, wenn wir uns die Mühe machen und wenn wir den ganzen Aufwand starten und den ganzen Kladderadatsch vorher, dann findet die Befragung vorher statt und dann ist die auf dem LPT tot. So. Jetzt gehe ich auch nicht mit der Satzung unterm Kopfkissen schlafen und so weiter. Da wird es wahrscheinlich satzungs- und rechtlich und sonst was für Probleme geben. So, und dann muss man aber dann tatsächlich nochmal überlegen, bevor man hier alles doppelt macht. Spontane Kandidatur halbwegs erhalten. Ja, was denn jetzt? Spontan ja oder spontan nein? Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nachher ein LPT, wenn denn tatsächlich jemand kommt, ach ja, komm, ich hab's nicht mitgekriegt, babab, und je besser die Story, ja, und je sentimentaler die Story ist, warum man jetzt unbedingt spontan kandidieren muss, desto eher wird da, und da kenne ich meine Pappenheimer auch, desto eher wird ein LPT nachher sagen, ja, komm, ach nee, los, da können wir noch mal und so, haben wir wenigstens noch einen mehr, der da oben steht und so, ist ja kein Brot, so. Und dann bist du so schlau als wie zuvor. Dann hast du dir viel Mühe gemacht und am Ende ist das Ergebnis so, als wenn du es dann doch nicht gemacht hättest. Ja, bin ich bei dir. Das Dumme ist nur, dass ihr als LAFO das nicht bestimmen und beschließen könnt. Also wir haben uns da tatsächlich auch mit einem ehemaligen Justiziar im Bundesvorstand beraten, den ich in diesen Sachfragen für kompetent erachte. Und er meinte halt, ja, da gibt es halt irgendwie diverse Regelungen. Also wir können das theoretisch in der Satzung regeln. Ja, dann müsste man halt einen entsprechenden Satzungsänderungsantrag einreichen. Wenn es durch das höchste Organ, durch den LPT, so beschlossen wird, ist das auch okay. Aber ihr als LAFO, das ist halt eher so eine wackelige Kiste. Und deswegen konnten wir das nicht einfach per se ausschließen. Außerdem hast du ja tatsächlich immer noch das Problem, dass sich halt irgendwie keiner findet, der Bock hat, Schatzmeister zu werden, zumindest das gerade als Beispiel. Und am Schluss steht man da und sieht, hey, wir müssten jetzt irgendwie den LV kommissarisch an den BUFO übertragen, weil wir keinen Schatzmeister haben. Und dann bräuchte man ja vielleicht doch irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, dann mache ich's halt. Ich habe jetzt meine Frage vergessen, ich bin im besten Fall mal dran. Dankeschön. Ich weiß nicht, das Rad wird doch gerade nicht neu erfunden. Also es ist doch nicht so, als wenn es Grillen nicht schon gegeben hätte. Und als wenn es da auch nicht eine Moderation gegeben hätte, was die Fragen betrifft. Lasst uns mal zurückschauen über die letzten 4 Jahre Bundesvorstand. Hat das wirklich geholfen? Also ich weiß nicht. Ich glaube, dass es immer noch entscheidend ist, welcher Kandidat welchen Auftritt hat, bei den ich sag's jetzt mal knallhart, bei den Elitären, die abstimmen dürfen. Sorry, das funktioniert so nicht. Es tut mir leid. Ihr erfindet gerade nicht das Rad neu. es geht ja auch nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern Dinge, die wir früher mal hatten, die irgendwie nur halbwegs oder sehr kritikfähig funktioniert haben, einfach so ein bisschen zu verbessern. Ich verstehe jetzt auch deine tatsächliche Kritik, deine sachliche Kritik an unserer Idee nicht wirklich, weil eben hast du dich noch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass die Basis jetzt irgendwie vollständig die Möglichkeit hat, ihre individuellen Fragen an die jeweiligen Kandidaten zu stellen. Und jetzt hört sich das gerade so an, als wäre eigentlich Kandidatenbefragung sowieso obsolet. Das brauchen wir eh nicht, weil es hat ja noch nie was gebracht, weil es geht ja darauf an, wer die Haare schön hat. Nein, Hermi. Nein, sorry. Ich finde Kandidatengrillen und zwar tatsächlich so, wie ihr das sehr schön formuliert habt, sehr angenehm und auch wichtig als Information. Aber in den Ergebnissen steht dann immer noch der und hier halten wir reden ja gerade über ein LPT und ich will jetzt auch gar nicht so sehr querschießen. Als Versuch finde ich das ganz interessant. Punkt. Okay, vielen Dank. Also ich bitte ein bisschen darum hier, na, alles in Ordnung, kein Zwiegespräch. Das hält sich ja jetzt alles noch in Kürze. Jetzt ist mir meine Frage auch wieder eingefallen, deswegen nehme ich mich mal einfach dran, beziehungsweise meine Aussage. Im besten Fall, du sagtest, beziehungsweise eines deiner Argumente war, dass ja die Spontankandidatur dadurch verhindert werden könnte. Ne? Könnte. Weil die Wahlordnung wird immer noch auf dem Landesparteitag abgestimmt. Das ist ja auch ein Kritikpunkt von Bernd. Ne? Also wahrscheinlich müsste dann eben eine Wahlordnung genauso zu diesem Vorschlag gehören, eine potenzielle Wahlordnung genauso zu diesem Vorschlag gehören, wie eben das Ganze drumherum. Gute Idee. Aber über diese Wahlordnung wird am Ende immer noch abgestimmt. Und es kann eben sein, also ich kenne das ja selber aus eigener Erfahrung, man setzt sich wochenlang hin, macht eine Tagesordnung, am Ende sagt man, ja, nee, uns gefällt sie trotzdem nicht. Das kann natürlich alles sein. Das ist auch nicht unbedingt komplett berechenbar. Aber man kann auch vielleicht sagen, hey, wenn sich die Partei schon bei diesem ganzen Spaß hier mitgemacht hat, dann wird sie vielleicht auch die Wahlordnung gut finden, die sich dann ausgedacht wurde. Eine andere Sache ist dann eben die Spontankandidatur. Gut und schön, also ich bin ja in die Partei eingetreten, das war ja erst im Februar 2013. Ich habe die Partei zwar lange davor schon verfolgt und ich kenne es nur aus den sagenumwogenen Kandidaturen her, dass sich da irgendwie 250 Leute hingestellt haben in der Schlange, um auf ein Amt zu kandidieren. Und das kenne ich quasi nur noch aus den Legenden her und habe es selber nie mehr miterlebt. Ich halte es tatsächlich nicht mehr für notwendig, eine Spontankandidatur großartig offen zu halten. Das klingt jetzt vielleicht etwas konservativ, was ich hier sage, aber ich finde, das gehört auch zu einer Art Lebensplanung mit dazu. Wenn man tatsächlich an diesem Tag selber, weil es ist ja tatsächlich spontan, das bedeutet an diesem Tag, sich entschieden hat für ein Amt, ein wichtiges und ein verantwortungsreiches Amt, zu kandidieren, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, okay, wie stellt man sich denn das nächste Jahr vor? Weil das nächste Jahr wird bestimmt kein Zuckerschlecken werden. Und hat man das auch spontan sich das alles überlegt? Beziehungsweise wird man dann auch, wie wird man seine Entscheidung generell treffen? Auch spontan oder eben lange überlegt? Jetzt lässt sich dann darüber streiten, ist das charakterliche Eigenschaft? Was ist das eigentlich alles? Aber ich weiß nicht, ich sehe die Notwendigkeit der spontanen Kandidatur am selben Tag nicht mehr als notwendig an. So, habe ich jetzt eine Wortmeldung übersehen? Ach, der Right of Parley, den habe ich, glaube ich, übersehen. Entschuldigung. Ja, also für mich stellt sich das so dar, dass du hier zwei widerstrebende Interessen hast. Die einen, die ein bisschen, oder die halt Struktur jetzt da einziehen wollen, reinbringen wollen. Und die anderen, die nach wie vor sich dann keine Option, auch nicht bis zur letzten Minute sozusagen aus der Hand nehmen lassen wollen. Und dazwischen kannst du nicht wirklich vermitteln. Und ein Nachteil für die Leute, die sozusagen jetzt diese Optionen offen halten wollen, ist natürlich das Problem, in dem Moment, wo so eine Struktur dann gelebt wird und anfängt zu laufen, dass das plötzlich diese Leute dadurch auch bindet. Ansonsten brauche ich zum LPT zu kommen, höre mir das da an und kann sozusagen meine Entscheidung treffen. Und dann habe ich jetzt plötzlich, wenn das wirklich dann jetzt mehrheitlich entschieden wird und aufgesetzt wird, einen Prozess, an dem ich eigentlich dann auch gefordert bin, als sozusagen nicht Kandidierender, sondern als jemand, der sich anhören möchte und nachher auf dem LPT entscheiden möchte, sich dann halt auch dran zu beteiligen. Ich finde deinen Nadelstreifendrucker im Hintergrund sehr interessant. Ja, möchte da noch jemand was sagen? Ja, ich würde gerne. Also im Prinzip, ja, genau das ist der Punkt. Und das ist jetzt vielleicht einfach mal ein exemplarisches Beispiel herauszufinden, ob wir in dieser Partei in der Lage sind, endlich mal irgendwie Strukturen einzuführen, die dieses jeder darf alles zu jeder Zeit mitmachen, wann er will und wo er will, in irgendeiner Form zielgerichtet in etwas Produktives zu kanalisieren, was uns insgesamt als Partei vielleicht weiterbringt oder nicht. Also möchten wir einfach genauso weitermachen wie bisher, völlig unkoordiniert und jeder kann jederzeit irgendwie seinen Senf irgendwo ablassen, egal ob das jetzt in Form von Programmanträgen sind oder von mehr oder weniger sinnvollen Fragen an Kandidaten oder weiß der Geier. Also ich sehe das ja grundsätzlich als eine immense Stärke und einen Vorteil unserer Partei, dass es de facto quasi keine Hürden zur Mitarbeit gibt. Was uns aber auf der anderen Seite auch immer wieder lähmt und was uns überhaupt nicht kampagnenfähig macht, weil halt jeder für sich sein eigenes Tempo bestimmen kann, wann er was wie macht und wie sinnvoll und wie produktiv er mitarbeitet. Deswegen ist es ja, wie gesagt, der Versuch, die Leute mitzunehmen, ja, aber nicht irgendwie 50 Leute rennen in unterschiedliche Richtungen los oder schlagen Haken oder machen Kurven oder Serpentinen, bis sie dann am Ziel sind, sondern das Ganze, die ganze Energie, die hier steckt, in irgendeiner Form zu fokussieren auf ein Ziel hin, sodass alle am selben Strang ziehen können und nicht jeder irgendwie ein anderes Seilende in der Hand hat. So, ja, wenn keiner mehr was sagt, noch ein kurzes Abschlussstatement, wenn ich darf? Ja, dann schließe euren Antrag mal ab. Okay, Right of Perlet hat es ja im Endeffekt gesagt, ihr müsst das jetzt mal entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Könnt ihr euch von mir jetzt auch gleich nochmal unterhalten. Aber darum geht's halt. Probiert man es mal aus oder nicht? Und wie sind da jetzt die Mehrheitsverhältnisse im Landesvorstand? Zu der Sache möchte ich sonst gar nicht mehr viel sagen, außer Bernd hat ja gesagt, der möchte es dann auch nochmal noch ein bisschen knalliger und fast schon blasphemisch, ein bisschen härter haben, ohne GO-Antrag für spontanen Kandidaturen und ohne Kandidatenbefragung auf dem LPT. Bernd, das Einfachste wäre natürlich, wenn ihr das jetzt beschließt, dass wir noch eine zweite Wahlordnung einreichen, in der genau diese beiden Sachen dann irgendwie draußen sind und dann der Landesparteitag einfach darüber entscheidet. Ich glaube zwar nicht, dass es dafür eine Mehrheit gibt, aber das können wir von mir aus gerne probieren. Das tut ja auch nicht weh, die gleiche Wahlordnung nochmal einzureichen mit zwei Abschnitten, die dann fehlen. Ist also durchaus möglich. Okay. Ja, tatsächlich hat der Right of Ball einen guten Punkt gefunden, beziehungsweise auch gesagt, es gibt die einen, die ja also grundsätzlich für die Spontankandidaturen und vielleicht gegen dieses ganze Formalismus sind, als auch die einen, die eben dafür sind, das zumal zu versuchen und da drin eine Professionalisierung sehen. Das müssen wir natürlich irgendwie versuchen zu vereinen. Ja, warte, jetzt muss ich hier gerade mal hinlegen, was ich in der Hand habe. Das klingt jetzt interessanter, als es war. Gibt es dazu noch Redebedarf im Landesvorstand? Ansonsten würde ich das jetzt gerne abstimmen. Okay, Vaku schreibt schon, sie möchte abstimmen. Wundervoll, okay. Dann mache ich das jetzt hier mal ein bisschen anders, als ich sonst mache. Ich gehe jetzt von oben nach unten durch und frage tatsächlich ab. Der Harald, bist du dafür oder dagegen oder enthältst du dich bei diesem Antrag? Dafür. Der Masch. Ich bin dafür. Ich bin auch dafür. Der Ralf. Dafür. Der Bernd. Schwer. Also ich hätte Enthaltung gesagt, aber ich glaube, man sollte doch auch neue Dinge ausprobieren und gucken, wie weit man damit kommt, sonst kommen wir nie weiter und sonst wird sich nie was ändern. Also dafür unter Vorbehalten, aber dafür. Ja, schon klar, Reiterpfalli, alles gut. Jetzt habe ich schon. Vaku. Dafür. Wundervoll. Also hier nochmal als Anmerkung, der Bernd hat es gerade schon gesagt, wir probieren hier was Neues aus. Sollte es nicht gelingen, ja, dann machen wir neu. Und ich denke mal, da wird es dann auch schöne Energien und schöne Strukturen dazu geben. Und von daher, wir haben da nicht viel zu verlieren. Vielen Dank. Ja, damit seid ihr, glaube ich, Hermi und Schlumpf, wenn ich das jetzt richtig formuliere, damit beauftragt, dieses Konzept, welches ihr euch erdacht habt und ihr präsentiert habt, von ihrem zeitlichen Ablauf durchzuspielen. Ja, und da jemand vom Landesvorstand da zur Verfügung stehen muss, um als Koordinator zwischen Landesvorstand und den beiden zu agieren, würde ich sagen, aufgrund meiner Verwaltungstätigkeit wäre ich dafür fast prädestiniert, ja? Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Also wir brauchen ja jemanden, der sich tatsächlich irgendwie um eine entsprechende E-Mail-Adresse, Ticketsystem, Zugang, weiß der Geier, kümmert. Da wollte ich sowieso fragen, wer da der Ansprechpartner für uns wäre. Ja gut, das macht dann der Ralf, wenn er das ja schon gesagt hat. Ich denke mal, das müssen wir jetzt nicht abstimmen, dass das macht der Ralf. Ralf macht das jetzt. Und dann ist das alles in Ordnung. Ralf, solltest du da irgendwelche zeitlichen, keine Ahnung, mal keine Zeit haben und so weiter, dann kriegen wir das, denke ich, mal auch schnell bilateral hin. Jetzt sehe ich noch, der Bernd hat dazu noch eine Wortmeldung. Möchtest du noch zu was sagen? Ja, ich wollte eigentlich dann noch, weil du das auch richtig bemerkt hast. Also die Frage ist, ob man dann direkt nach dem LPT oder nachdem man dieses Konzept ausprobiert, direkt ein Audit macht und sagt, okay, hat sich das bewährt? Was war gut, was war schlecht. Also wenn wir schon sagen, okay, wir wollen dann auch verifizieren, ob es gut oder schlecht war oder was gut und schlecht war, dann sollte man sich auch überlegen, das dann direkt zu machen und nicht zu sagen, ja, jetzt machen wir das erstmal und am Ende weiß keiner, wie lange wir das eigentlich schon machen und irgendwann hätten wir mal drüber reden wollen, aber jetzt ist die Chance eh vertan, wenn du weißt, was ich meine. Ja, weißt du doch, dann gibt es auch immer einen spontanen Misstrauensantrag gegen die Beauftragten oder was. Genau. So, Marc, du willst auch noch was sagen? Ja, der Ansatz von Bernd ist ja nicht unwesentlich, der ist sogar wichtig. Dem möchte ich hinzufügen, dass wir dann die Bewertungskriterien idealerweise im Vorfeld festlegen, weil im Nachgang festgelegte Kriterien oftmals den Dingen folgen, wie sie gelaufen sind und nicht unbedingt neutral sind. Also ich bitte die Konzeptersteller auch darum, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das im Nachgang auditieren und bewerten kann. Und das fällt euch jetzt ein, nachdem ihr uns schon beauftragt habt, hervorragend. Ihr könnt die Beauftragung jetzt schon zurückgehen. Ah, gut. Also, haben wir, glaube ich, alles geklärt, oder? Nö. Ich hörte von Hermi jetzt eine leichte Kritik daraus, die ist durchaus gerechtfertigt. Ich habe euch jetzt gebeten, weil ihr nah dran seid an dem Thema und vielleicht auch viel mehr Überlegungen gemacht habt als manch anderer. Wenn ihr das von euch weisen wollt, dann müssen wir das halt selbst übernehmen. Ja, also ich glaube, ich finde das nicht gut, wenn wir da irgendwie ausarbeiten oder das, diese Feedback-Sachen machen. Also wir sind ja von dem Konzept überzeugt und so eher dafür und vielleicht nicht ganz unvoreingenommen. Nein, also ich sehe das tatsächlich, ich habe das jetzt fast als Spaß von Hermi wahrgenommen. Vaku, lass mich kurz noch mein Wortbeitrag zu Ende führen. Also ich sehe das schon als sinnvoll Einschlumpf, wenn ihr unter anderem auch Kritik sammelt, weil ihr werdet, denke ich mal, sehr viel dazu jetzt auch zu tun haben. Ob das jetzt am Ende dann, ob ihr dazu eine Entscheidung treffen müsst, das ist dann wieder was anderes. Also ich glaube nicht, dass ihr dann sagen werdet, okay, das war alles Käse, was wir getroffen haben. Kann sein, dass ihr das vielleicht auch sagt. Aber dass ihr euch schon die Kritik dort sammelt, das vielleicht auch objektiver dann, beziehungsweise versucht, objektiv einzuordnen und sagt, ja Mist, haben wir nicht dran gedacht, müssen wir irgendwie demnächst besser machen. Und halte ich schon für eine sinnvolle Sache. Ja, schon. Also ich meine, wenn man so VL oder WL gemacht hat, dann haut man ja auch häufig gerne mal nach so einem BPT so ein Feedback-Pad irgendwo hin und dann schreiben die Leute da Sachen rein. Das ist ja auch gar nicht das Problem. Auch nicht das Problem, die Kritik anzunehmen oder abzulehnen. Aber es ging ja eben darum, so das zu bewerten und im Vorfeld Kriterien sich auszudenken, ob das dann gut oder schlecht war. Und das würde ich, nee, das möchte ich lieber nicht machen. Ganz, also da bin ich jetzt mal ernst und sage, das sollte doch wirklich besser jemand anders machen. Von mir ist noch der bestenfalls. Und der reiht auf Palais, weil das kann ja auch durchaus kontrovers sein. Aber da sind wir einfach, also ich bin dazu zu voreingenommen. Das bringt nichts. Lass es lieber jemand anders machen. Marco. Ja, ich würde das jetzt, mal ein bisschen gerne unkompliziert sehen. Also tatsächlich ein Pad aufmachen, da sollen die Leute schon mal was reinhauen und dann macht man gemeinsam Mumble und verbessert das Konzept vielleicht irgendwie oder sagt, nee, komm, in die Tonne, geht gar nicht. Aber lasst uns einfach erstmal anfangen und das erstmal durchziehen. Ähnlich sehe ich das jetzt auch. Also da jetzt einen großen Formalismus rauszuziehen, muss ich jetzt persönlich auch nicht haben. Möchte der Right of Party zu dem Audit noch was sagen? Jo. Kurz, aber ja. Ja, bleibe ich dem Mascha falsch verstanden, aber Kriterien für was Neues abschließend jetzt festzulegen, halte ich für vermessen oder mutig, je nachdem, wie man das sehen möchte. Was halt wichtig ist, dass der Prozess möglichst genau festgehalten wird und halt möglichst genau festgehalten wird, warum welche Entscheidung wie gefallen ist. Dann kann man das halt im Nachgang ordentlich betrachten. Dann sage ich da direkt was zu, Right of Party. An ein solches Konzept sind sicherlich Erwartungshaltungen geknüpft, möglicherweise von den Konzepterstellern andere Erwartungshaltungen als von mir oder als von dir oder von jemand anderem aus dem Auditorium oder aus der Partei. Aber diese Erwartungshaltungen hätte ich ganz gerne zumindest auch von den Konzepterstellern zur Kenntnis gebracht bekommen, damit man Vorstellung und dann eintretende Wahrheit in Abgleich bringen kann. Das ist ein Teil des Audits. bestenfalls jetzt hier kommt letzter Wortbeitrag, dann möchte ich es aber auch zumachen. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt es doch schon längst beschlossen. Und nun lasst doch den Versuch starten. Wenn es ein Bufo-Beschluss wäre, würde ich wirklich auf die Barrikaden gehen. Wenn ihr das im LAFO so plant oder probieren wollt, macht doch einfach mal und dann gucken wir mal, was rauskommt. So, also Segen haben wir jetzt, Leute. Jetzt lasst uns das durchziehen. Schlumpf, Hermi, wenn es dazu noch irgendwie Fragen gibt, dann können wir das alles auch klären. So, aber ich würde jetzt weiter im Text machen wollen. Dazu baue ich wieder mein Pad hier auf. Und danke euch beiden. Ihr habt euch eine ganze Menge Arbeit aufgeheizt. Das stimmt. Ja, vielen Dank. Nächster Antrag. Ich hoffe, ich überspringe jetzt keinen, aber das müsste der 256525, also 3500 drin sein. Finanzantrag VKV Soling. Antragsteller ist Alexander, Unterstützer sind Jan und Harry. Es ist hier jemand da, sonst bitte in den Sprechenraum. Ich dafür. Sehe, lass mich mal kurz auch für die Aufzeichnung den Antrag irgendwie vorstellen. Antrag, wir beantragen die Freigabe von 402,08 € aus dem Budget des VKV Soling. Es will dann mit Wahlkampf gemacht werden, in kurzen Worten dafür gesagt. Gibt es dazu Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Doch, doch, ich wollte was dazu sagen. Okay. Immerhin gibt es noch VKVs, die Geld für den Wahlkampf ausgeben wollen. An dem Betrag von 400 € etwa sieht man, wie sparsam und vorsichtig Wahlkampf gemacht wird. Und das wollte ich noch mal zu bedenken geben, dass man vielleicht auch noch mal darüber nachdenkt, was man in den Wahlkampf investieren will. Also ich habe jetzt beispielsweise gesehen, es gibt seit einigen Tagen das Wahlprogramm als Zeitung, auch zu relativ günstigen Preisen. Und es gibt auch jetzt neue Motive mit diesen Großmöglichkeits-Bauzaunplakaten, also mit den bunten Dingen, mit den Spitzenkandidaten, die auch, denke ich mal, sehr aufmerksamkeitsstark sind. Und vielleicht sollte man da doch ein bisschen was tun und nicht nur dazu sozusagen im ganzen Land dann für 400 kommt man vielleicht nachher dann auf 5.000 € beim Bundestagswahlkampf machen. Vielen Dank, Harald. Ich denke mal, es gibt keinen weiteren Redebedarf. Damit würde ich gerne zur Abstimmung kommen. Gibt es jemanden, der gegen diesen Antrag ist? Enthält sich jemand? Damit stelle ich fest, dass dieser Antrag einstimmig angenommen wurde. Moment kurz. Ja, ich musste gerade kontrollieren, aber tatsächlich haben wir ja keine weiteren Anträge. Damit kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Hier einmal die Frage. Ach so, verlesen wurde das von Baku, sehe ich gerade. Vielen Dank dafür. Damit scrolle ich nach unten in den Punkt Sonstiges. Dort gibt es gerade, ziehe das jetzt einfach mal in den Teil Sonstiges rein, ein Punkt, der nennt sich Statistiken. Und dort könnt ihr jetzt schon in der ganz rohen Fassung die Statistiken eures KVs und VKVs abrufen. Das hat der Ralf, denke ich mal, gerade on the fly eingefügt. Das wird es aber natürlich nochmal bei uns auf der Vorstandsseite geben. Ansonsten, oder Ralf, möchtest du dazu noch was erzählen? Nö, alles gut. Wundervoll. Moderatorenrechte Mumble Vorstände. Ticket 256267. Jetzt habe ich dieses Ticket gerade nicht auf. Wer hat das da reingeschrieben? Ja, wie gesagt, das ist ein Ticket an uns. Und zwar letztendlich hat Paki Moderatorenrechte im Buchoraum beantragt. Bei der AG Technik oder wo immer man das dann auch beantragt. Und die Rückfrage kam halt an uns und ich war jetzt total verwundert, weil ich jetzt eigentlich davon ausging, dass Vorstände in ihren eigenen Räumen Moderationsrechte haben. Wir haben die doch zum Beispiel, oder? Also wir haben die, weil das, ich sag jetzt mal, unser Server ist. Also wir haben hier Hausrecht, weil das eben der NRW-Mumble-Server ist. Und deswegen haben wir quasi qua Amt hier moderative Rechte. Also wir haben auch nicht die Administratorenrechte, wir haben hier nur moderative Rechte. Und wir kommen auch wahrlich nicht in jeden Raum rein. Ja, aber ich muss sagen, ich hätte damit jetzt kein Problem, wenn der Bundesvorsitzende im Bundesvorstandsraum auch moderative Rechte hat. Ja, wobei die Frage halt eben jetzt ja doch dann etwas grundsätzlicher wäre, wenn man das liest, was dann die Technik uns beschrieben hat, ob das dann tatsächlich auch für alle Landes- und Bundesvorstände gelten sollte. Und meiner Meinung nach, ja. Ich sehe aber auch gerade einen Mumble-Moderator bei uns im Sprechenraum. Ja, lass ihn mal kurz zum Wort kommen, ich suche das Ticket gerade raus. Also ich sehe das, also, ich sehe das sehr deutlich, wie ihr. Diese Rechte solltet ihr haben und die kann euch selbstverständlich der Pac-Man einrichten. Also ich weiß von etlichen Landesvorständen, die auch diese Rechte über die AG Technik bekommen haben, ohne einen Antrag an uns zu stellen. So zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Niedersachsen und Rheinland-Pfalz und so weiter. Sind die Rechte dann an die Personen gebunden oder an die Funktionen? Nein, an die Personen normalerweise. An die wer hält denn dann nach bei Wechseln, dass die Rechte übergehen auf die Folgeperson? Der LAV oder NRW. Nee, so funktioniert das leider nicht. Also der gar nicht in Kenntnis ist. Also in der Vergangenheit kannte ich das jetzt so, deswegen überrascht mich dieser Antrag ein bisschen. Deswegen wollte ich nochmal reingucken, wer das kommentiert hatte. Ich kannte so, ich hatte das im LV Berlin mitbekommen, als dort der Vorstand neu gewählt wurde, dass quasi den neuen Vorstandsämtern die Moderatorenrechte für ihren Raum gegeben wurde. Ne? Man musste sich da irgendwie registrieren und so weiter, so diesen ganzen Spaß, den wir ja auch durchgemacht haben. Und irgendwie vorzeigen können, so ein Protokoll, dass man ja auch gewählt wurde. Automatisch wurden natürlich die Rechte der alten Leute aberkannt. Ne, die wurden dann automatisch rausgekickt. Das ist dann, also wenn die neuen Vorstandsposten moderative Rechte einfordern, ist es ja quasi gleichzeitig der, wird dazu die Überprüfung getriggert, dass doch mal die alten Vorstandsposten da überprüft werden. Das kann manchmal ganz schön kompliziert sein, weil vielleicht ist ein Nickname, ne, also wir sehen das jetzt hier, die Vaku, die ist auch die eigentlich eine ganz andere Person und ich bin jetzt hier auch der Dennis Deutschkämer und nicht der Roni. Das kann manchmal ein bisschen schwierig sein, das nachzuhalten. Ich denke mal, beziehungsweise ich hoffe mal, dass das dennoch getan wird, dass das in der Nickname-Version irgendwie getan wird. Und das wurde eigentlich in der Vergangenheit schon getan. Ich bin dafür, dass wir das machen, auch für die anderen Vorstände, dass das aber nicht, dass sie das melden, also dass sie das einfordern und erst dann wird das umgesetzt. Du musst es aber einrichten lassen. Klar, also das muss jemand machen, das ist schon wahr. Das ist der Pac-Man. Ja, von dem kam ja auch die Rückfrage, ob das dann wirklich für alle eingerichtet werden soll. Also wenn sich der LV Sachsen, beziehungsweise der Landesvorstand Sachsen, meldet beim Pac-Man und sagt, hey, wir würden das gerne eingerichtet haben, gut, dann kann das alles durchgehen. Und dann muss das aber auch vorbereitet werden vom LV und nicht vom Pac-Man. Der muss eigentlich nur einen Schalter umlegen sollen. Nicht, dass der Pac-Man jetzt den ganzen Landesvorständen hinterherläuft und sagt, hey, er wollte nicht die Rechte haben. Das halte ich für Käse, das müssen wir nicht machen. Also so blöd das jetzt klingt, aber das Hoheitsgebiet ist tatsächlich LAVO NRW. Der Server wird vom LAVO NRW offiziell betrieben. Verbessert mich bitte. Und damit habt ihr natürlich auch gewisse Kompetenzen. Aber ich denke, wir können grundsätzlich entscheiden, dass wir den anderen LAVOs die gleichen Dinge einräumen, die uns auch eingeräumt sind. Und dass das dann von der AG Technik eigenständig kontrolliert wird. Und auf Antrag finde ich auch gut, weil es gibt ja auch LAVOs, die treffen sich einfach gar nicht hier im Mumble. Die brauchen also auch keine Rechte. Vaku, Bernd, und dann würde ich mich dran nehmen. Ja, also das Hoheitsrechte hin oder her, wenn wir jetzt festlegen, dass bei Vorstandswahlen der Vorstand eben ein Ticket schreibt an die AG Technik und mitteilt, wer die neuen Vorstände sind, wie ihre Mumble-Nicks sind und dass denen die Rechte eingeräumt werden, dann haben wir das einmal geklärt. Das können wir über die Vorstandsliste kommunizieren. Das kann der Pac-Man kommunizieren, dass er eben sowas dann braucht. Und dann sind wir da aber auch raus, weil ich bin der Meinung, dass selbstverständlich Landesvorstände und Bundesvorstand diese Rechte haben sollten. Das entlastet ja auch unsere Mammelmoderatoren. Bernd. Ja, danke. Also das ist der nächste Antrag oder sagen wir mal die nächste Diskussion, die mindestens 3 Jahre zu spät kommt. Also da, wo nichts mehr ist, brauche ich nichts mehr zu reglementieren. Und zu Paki, ich bin ja ein guter Freund von Paki, aber ich muss wirklich sagen, der soll jetzt mal als 1V arbeiten und nicht jetzt noch sich auch noch Moderatoren arbeiten hier im Mumble aufhalsen. Der macht eh schon Bernd. Sachen. Ach Bernd, das ist doch nicht so gemein, das weißt du auch. Das hast du doch vollkommen falsch verstanden. Er wollte Mumble-Rechte für den Bufo-Raum, um gegebenenfalls irgendwelche Störer zu kicken und da nicht auf Mumble-Moderatoren warten zu müssen. Und ja, ich wollte nur mal anmerken. Ja, und da wurde aber jetzt durch Rückfrage von der AG Technik, wurde da halt jetzt quasi eine Grundsatzdiskussion draus und die finde ich auch vollkommen richtig. Es geht hier auch gar nicht nur um Paki, es geht hier grundsätzlich um Bundesvorstand und Landesvorstände. Genau, Barco hat jetzt quasi das schon erzählt, was ich auch sagen wollte. Wenn du noch Verständnisfragen hast, dann kannst du die natürlich gerne stellen. Der Andreas Wagner, glaube ich, der Nächste und danach der Schlump. Ja, danke schön. Es geht tatsächlich, wie ich das verstehe, um Störer. Bei der letzten Vorstandssitzung oder Vorstandssprechstunde beim BUFO sind derart massiv Störer drin gewesen, dass die Vorstandssitzung eigentlich nicht wirklich stattfinden konnte. Und da kann ich verstehen, dass Paki einfach jetzt sagt, pass mal auf, in solchen Situationen möchte ich die Leute dauerhaft rauskicken können. Das haben wir schon verstanden. Jetzt nochmal kurz, ich will das hier auch gar nicht so in epischer Breite diskutieren. Schlumpf, einmal noch einen kurzen Wortbeitrag und dann machen wir das ja auch gleich zu. Ja, dass ihr die AG Technik da irgendwie beauftragt, dass die solche Anträge dann einfach durchführt, ohne dass ihr da noch groß gefragt werden müsstet, halte ich für vernünftig. Das ist ja in der Bundesmitgliederverwaltung oder in der Verwaltung von dem Buchhaltungsserver halt auch so. Ne? Da muss man halt nachweisen, dass man hier gewählt worden ist über einen Protokolllink, und es dürfen auch nur ein paar bestimmte Leute in den Landesverbänden, aber wenn die das dann tun und sagen, der und der, die kriegen jetzt Zugriff, hier ist das Protokoll, bums, dann kriegen die das. Da fragen wir auch nicht mehr im Bundesvorstand nach. Das ist einfach ein Ablauf. Da wollen die auch gar nichts mehr mit zu tun haben. Das ist ja so unpolitische Verwaltungsarbeit. Wegdelegieren an die AG Technik. Sehe ich ähnlich. So, gibt es sonst noch weitere Wortbeiträge aus dem Vorstand? Umsetzungsfrage. Wer kommuniziert das? Hey, stopp, wir müssen ja erstmal einen Antrag formulieren, weil das, was Paki angefragt hat, ja jetzt nicht Gegenstand unserer Entscheidung sein wird. Warte mal. So, ich würde jetzt den Antrag formulieren. Lass uns vielleicht zu einem anderen Punkt von sonstiges springen, damit wir das dann noch weitermachen und ein bisschen schneller hier durchkommen. Genau. So, dann macht ihr mal gerade und ich formuliere hier mal den Antrag. Also im Pad ist aktuell jetzt nichts weiter unter sonstiges. Hat noch jemand was? Jetzt haben wir nichts. Dennis, musst du dich verheilen. Ja Mist, dann können wir uns ja über die Farbe meiner Nasenhaare oder so unterhalten. Nee, kann ich weiter. Nee, das möchte ich nicht. Darf ich dir mal kurz was sagen? Oh ja, du hast so lange nichts gesagt, mach. Na, ich wollte euch schonen, das ist einfach so. Schönen guten Abend erstmal. Ich habe folgende Geschichte hier. Wie ich einigen Leuten schon mal erklärt habe, hat mich eine Partei aus unserem Gemeinderat von Niederzier angesprochen. Sie benötigen Hilfe. Das habe ich natürlich nicht verweigert. Und mittlerweile ist es so, dass ich die Berufung als kundiger Bürger in den Rat der Gemeinde Niederzier habe. Und ich wollte eigentlich dieses nur offiziell kundtun. Ich bin auch Mitglied der Fraktion. Allerdings bin ich nicht Mitglied der Partei. Worüber sich natürlich der Bürgermeister ganz fürchterlich aufgeregt hat. Der hat also den Fraktionsvorsitzenden der Grünen erst angerufen und ihm mitgeteilt, ob er dann nicht von diesem Vorschlag, mich als kundigen Bürger einzuführen, Abstand nehmen wollte. Ich wäre ja bekannt als schwierig. Worauf der dann sagte, genau deswegen wollten wir den ja. Ich finde das erstmal sehr gut. Ich würde dir raten, Bad Brückenau in Bayern mal zu googeln. Da gibt's einen Piraten, der hat auf der Liste der SPD kandidiert und ist Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat von Bad Brückenau. Ja, ist ja schön. Also ich habe, wie gesagt, da es keine entscheidenden Grundsatzdiskussionen gab, ob ich in die Partei eintrete oder nicht, sondern lediglich um themenbezogene Hilfe gebeten wurde, habe ich gesagt, auf jeden Fall kann ich das machen. Ja, kann man auch nur lernen, ist doch gut. Ja, aber die sollen ja von mir lernen. Ja, aber du lernst ja auch durch die Vorgänge, mit denen du da befasst bist als sachkundiger Bürger. Das macht doch Sinn. Ja, ich meine, auf der anderen Seite bin ich seit 3 oder 4 Jahren jetzt mittlerweile im Bauausschuss in Linnich gewesen. Regelmäßig in den Ausschusssitzungen gelernt habe ich einiges, aber nicht wirklich Positives. Das Motto, man lernt nie aus. Genau, die meiste Zustimmung wird durch Untätigkeit erzeugt. Das machen wir ja hier bei den Abstimmungen auch so, indem wir fragen, ob jemand dagegen ist. Und wenn dann nichts kommt, ist es fertig. Also durch Untätigkeit haben wir den Antrag abgestimmt. Da sollte man vielleicht auch mal einführen, so eine Totmannschaltungsproblematik mitbringen, dass die Leute, die praktisch gar nicht anwesend sind, beziehungsweise das Ganze gar nicht hören, in irgendeiner Form erkannt werden. denn sonst wird ja fälschlicherweise immer deren Zustimmung angenommen. Ja, es ist nicht fälschlich, weil die Anträge sind ja dann so oder so grundsätzlicher Zustimmung, weil ja vergleichbare Anträge auch schon abgestimmt worden sind, dann spielt das eigentlich keine Rolle. Ich glaube, der Antrag ist fertig, oder? Amtierende und Neugewählte? Ja. Kann man das nicht einfach weglassen? Wer neu gewählt wird, der amtiert. Grundsätzlich Landes- und Bundesvorstandsmitgliedern. Schreibt doch hier in ihren, nicht in den jeweiligen. Ach, das ist ja so. Ah, jetzt kannst du ja sagen, es sind ja die Räume von NRW. Oder vom Landesverband. Ich denke, so passt das schon. Ich bin dafür. So, gibt es Redebedarf zu diesem Antrag? Ihr seht ihn gerade. Ja, schreibt noch, dass die Meldung von denen, die die Rechte begehren, kommen muss. Weil da steht noch nicht, wer die Meldung macht. Okay. Gibt es Gegenrede, gibt es jemanden, der gegen diesen Antrag ist? Enthält sich jemand? Ja, ich. Okay, damit stelle ich fest, dass dieser Antrag mit einer Enthaltung angenommen wurde. So, für Sonstiges haben wir sonst nichts mehr. Ja, sonstige Fragen hätten ja jetzt irgendwie auch gestellt werden können. Wir haben da noch jemanden im Sprechenraum. Andreas, wolltest du noch was sagen? Der Putzer, ja, glaube ich. Ja. Okay, Andreas. Und zwar wollte ich fragen, LGS, alte LGS, neue LGS, Status, braucht ihr Hilfe? Was los? Also, ich sage jetzt mal so viel, es wird Anfang der nächsten Woche ein Status-Update geben. Aber man hat eben schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen und deswegen noch kein Luftschloss bauen hier. Ja, aber mit der alten LGS geht's ja zu Ende und da haben wir ja einen Termin. Und zu dem Termin müssen ja Dinge erledigt werden. Und selbst wenn wir keine neue haben, müssen wir ja mit der alten irgendwas machen. Das ist, glaube ich, unstrittig. Das stimmt. Sie muss ausgeräumt werden. Das wird auch noch organisiert. Vorwiegend hatte ich natürlich jetzt erstmal die Suche nach der neuen LGS, damit wir auch wissen, wohin wir dann gegebenenfalls Dinge transportieren können. Vorzug. Die Renovierung bzw. Sanierung der Räumlichkeiten der alten LGS werden, und korrigiert mich, oder meine Landesvorstandskollegen mögen mich da korrigieren, aber werden da auch in professionelle Hände gegeben, so dass wir dann am 31.08. das Objekt übergeben können. Gegebenenfalls, Andreas, ist ein Transport notwendig. Aber das müssen wir noch klären. Auf jeden Fall ist ein Transport notwendig, nur die Frage ist, wohin. Genau. So, und bevor wir jetzt hier, weil Adresse können wir noch nicht bekannt geben, deswegen. Also Anfang nächster Woche wird es da ein Status-Update geben und dann auch mit weiteren Planungen. Und gegebenenfalls werden wir dann bei der Sprechstunde oder über die NRW-Info entsprechend um Hilfe bitten. Ist deine Frage damit beantwortet, Andreas? Ja, danke. Vielen Dank. So, sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr. Dann würde ich den öffentlichen Teil der Landesvorstandssitzung vom 17.08.2017 um 22.15 Uhr schließen. Und ja, und bedanke mich bei allen, die hier waren, auch heute wirklich für diese angeregte Diskussion. Hat mir gefallen. Mich haben sowohl die Meinung als auch von der Pro- als auch von der Kontra-Seite sehr interessiert und fand ich sehr gut. Vielen Dank dafür. Bitte noch den Hinweis auf die nächste Sitzung. Oh, ja, das habe ich immer vergessen. Warte kurz. Genau, die nächste Sitzung, man mag es kaum glauben, findet am 31.08. statt. Ja, also noch, bald können wir nicht mit dem T-Shirt draußen sein. Am 31.08. 2017 um 20.30 Uhr gewohnte Stelle hier im Mumble Nordrhein-Westfalen. Und ja, ich freue mich auf die Zuhörenden. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.